Bolschewismus, staatlich geförderter Antifaschismus, zitieren gemeinsam an einem Strang. Doch dies wird kaum ein Leben lang. Was glauben eigentlich diese Nieten? Widerstand lässt sich nicht verbieten. Wir werden wie so oft alle Ketten brechen. Wir werden uns eins bitter rächen. Power und Power, da sind wir da. Ein schönen Gruß an die Antifa. Ob Ost, ob Ost, ob West, ob West. Nieder mit der roten Pest. Linker Flügel, Antifa, weltfremde Spinner, die neue Gefahr. Hauptsache zu allem dagegen, ihr werdet euch selber von der Straße fegen. Roter Terror, Parole in der Nacht, mal sehen wir als letztes nach. Niemand stoppt uns auf unseren Weg, euer Widerstand kommt längst zu spät. Vor uns vor, da sind wir da, einen schönen Gruß an die Antifa. Ob Ost, ob Ost, ob West, ob West. Nieder mit der roten Pest! Steine, Schmeißer, Hobby-Terroristen, das sind unsere Antifaschisten, ein Instrument des Kommunismus. Nieder mit dem Antifaschismus, vorangetrieben, das sind sie, mit Stammplatz in der Psychiatrie. Fick euren Maul und träumt vom Bolschewismus. Vorwärts und Bau, da sind wir da. Eine schöne Gruß an die Antifa. Ob Ost, ob Ost, ob West, ob West. Nieder mit der roten Pest. Vorwärts und Bau, da sind wir da. Eine schöne Gruß an die Antifa. Ob Ost, ob Ost, ob West, ob West. Nieder mit der roten Pest.